Feels like I don't mean nothing. Seems like I'm not here. It's like I don't mean nothing. Seems like I'm not here. It's like I don't mean nothing. Seems like I'm not here. It's like I don't mean nothing. Es ist scheiße, einen Menschen zu verlieren, den man liebt und dann zu Hause sitzt, auf dem Bild schaut und Paranoia schiebt. Es gibt viele Menschen, die mit jungen Jahren ihre Eltern verlieren. Es ist schwer damit zu leben, aber ihr müsst es kontrollieren. Respekt für die, die es durchgemacht haben. Denkt doch mal alle an den schwarzen Rahmen. Ihr könnt davon alle nichts haben. Das Leben ist halt nicht zu allen gerecht. Ihr müsst es begraben. Ihr könnt nichts dafür, dass Leute gehen müssen. Aber wenn Leute gehen, dann müsst ihr den Himmel küssen. Tod ein Wort, das jeder einmal begegnen muss. Man will's nicht begegnen, das ist wie ein gefährlicher Schuss. Das ist halt so, Menschen müssen fliehen, Menschen müssen gehen, Menschen können einfach nicht mehr wieder aufstehen. Auch wenn sie gehen müssen, glaub dann an Gott. Denn nur so bleiben die Erinnerungen in deinem Kopf. Yeah. Kennst du das Gefühl, dass du weißt, dass jemand da ist? Dass du in den Himmel schaust und weißt, dass er ein Star ist? Wenn du jeden Tag nach Hause kommst und deine Mutter dich küsst? Wenn du heute die Tür aufmachst und weißt, dass du alleine bist? Heute ist seit Jahren bei dir im Herz gähnende Leere. Und du fragst dich, wie es ist, wenn der verlorene Mensch auch da wäre. Denn der Schmerz ist unvorstellbar stark, ja, er ist schlimm. Doch die Zeit heilt alle Wunden, denn du warst noch ein Kind. Doch heute weißt du, mit den Schmerzen umzugehen. Du weißt, du musst nach vorne schauen, ohne dich mal umzudrehen. Es ist nicht wahr, dass es Gottes Schuld ist, dass Menschen sterben. Denn für jeden wird die Zeit kommen, dass wir sterben werden. So ist leider das Leben und keiner ist daran schuld. Bald werde auch ich sterben, bald schlägt die Stunde null. Ich hoffe, dieser Track gibt euch allen wieder neue Kraft. Und ich hoffe, dass ihr es auch weiterhin noch packt. In Memorials an den besten Freund von meinem Vater. Rest in Peace. Yeah, Elva Scrott, Al Shabana Production. Rest in Peace.